Und das hat Mozart auch gesagt. Und ich halte ihn für einen ausgesprochen guten Musikanten. Ins Büro. Und hier beginnt Niemandsland. Es ist Samstag, nicht Freitag. 9. Oktober 2010. Jo. Heute im Niemandsland, wie immer jede Menge Musik natürlich, das ist klar, aber auch ein Porträt der Trash-Punk-linksradikalen Politgruppe Die Goldenen Zitronen, dann ein paar Informationen über das Geschäft mit dem Wasser, es wird immer enger und die großen Konzerne versuchen mit immer neueren Tricks, sich an unser Wasser ranzumachen, um es uns noch teurer zu verkaufen. Dann auch jede Menge Kulturnotizen im heutigen Niemandsland. Was wird so in den nächsten Monaten an, sagen wir mal, deutscher Kultur und zum Teil auch deutscher Elitekultur vom Goethe-Institut inszeniert und finanziert? Was wird da so geboten hier in der Stadt, in Barcelona? Diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Was mich immer wieder fasziniert, ist die Eröffnung, die Einleitung, die Ansage. Zum Beispiel die eines Konzertes. Man findet mich häufig zu Hause sitzend vor der Anlage, Live-Platten oder CDs durchhörend und zwar nur auf die Anmoderation hin. Da tritt der 80-jährige Gitarrist der Johnny Cash Band ans Mikrofon und sagt: Ladies and Gentlemen, Mr. Johnny Cash! Oder die sehr schöne Ansage des Stückes One Step Beyond der Gruppe Madness. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound of One Step Beyond! sehr schön die Ansage des volltätowierten Gitarristen und Sängers der Band Social Distortion. Dieser tritt ans Mikrofon und sagt: This is straight Californian punk rock. Wobei das die Funktion von 1, 2, 3, 4 der Ramones übernimmt. Die Band legt sofort los. Merkwürdig unglamourös lässt sich immer Bob Dylan ansagen. Da tritt jemand auf die Bühne, der aussieht, als wäre er bei der Kreissparkasse angestellt und sagt ins Mikrofon: Ladies and gentlemen, would you please welcome Colombian recording artist Mr. Bob Dylan? Die schönste Ansage, die ich je mit anhören durfte, gibt es leider nicht auf einer Platte oder CD. Die habe ich live miterlebt. Ich war mal Rodi der Goldenen Zitronen und diese waren eingeladen, von den Hells Angels Passau auf deren Open-Air-Konzert zu spielen. Wir fuhren also gen Passau und wurden an den Toren der Stadt von 4 Motorrädern erwartet, die uns zum Festivalgelände eskortierten. Dort angekommen wurden wir zu einem Zelt hinter der Bühne geführt, in dem der Chef der Hells Angels Passau saß. Ein Mann, der den genialsten Bart seit Karl Marx hatte. Dieser fragte die goldenen Zitronen: Ihr seid also die goldenen Zitronen. Habt ihr was dagegen, wenn ich euch heute Abend ansage? Und die goldenen Zitronen antworteten: Nein, wenn du das magst, gerne. Am Abend passierte Folgendes. Der Typ betrat die Bühne und sagte: Früher musste man sich entscheiden zwischen den Beatles und den Stones. Für uns Rocker war klar, Stones. Heute scheint die Frage zu sein, Modern Talking oder Goldene Zitronen. Hier sind die Goldenen Zitronen. Ja, guten Morgen, Werner. Guten Morgen, ja. Ich bin auch da an diesem Samstag. Heute haben wir zur Abwechslung mal wieder technische Probleme, aber versuchen wir das zu überspielen. Wir werden das schon schaffen. Ich würde das auch gar nicht sagen. Das ah, nee, draußen gut, leider. Dann habe ich nichts gesagt. Gut. Vargas Llosa, das ist die Topmeldung. Premio Nobel de Literatura, der Literaturnobelpreis. Hören wir den Meister selbst einmal ein paar Worte in einem Interview. Das er kürzlich. Por la literatura latinoamericana, pero también Álvaro muy contentos por lo que ideológicamente su padre representó en los últimos años. Bueno, esto me parece a mí importante, ¿no? Independientemente de que ese haya sido el criterio o no, yo dudo mucho que lo haya sido, pero en todo caso el resultado sin duda es que una persona que junto con otras, desde luego en América Latina, simboliza la defensa de las libertades públicas en todos los ámbitos. Die Stimme des Meisters selber, Vargas Llosa, eigentlich doch irgendwo auch ein bisschen umstrittener Schriftsteller, das muss man sagen. Allerdings ist dieser Mann so, sagen wir mal, facettenreich, dass man ihn nicht mit wenigen Worten abtun darf oder kann. Mario Vargas Llosa hat seit Jahren auf diesen Preis gewartet. Es gibt Leute, die sagen, das einzig Erstaunliche ist, dass er ihn jetzt erst bekommt. Schriftstellerkollegen sind sich da einig. Diesem Mann gebührt der Nobelpreis wie vielleicht keinem anderen im Augenblick der zeitgenössischen Schriftsteller und Dichter. Natürlich ein widersprüchlicher Mensch, ein sogenannter Renegat. Er ist natürlich als Linker in seiner Jugendzeit, in seinen jungen Jahren in Erscheinung getreten, wie die meisten südamerikanischen Schriftsteller, auch im Exil hier in Europa, und hat sich dann doch zu einem Art neoliberalen Verfechter der Chicago Boys Doktrin eine Zeit lang zumindest gewandelt. Und mittlerweile schreibt er jeden Sonntag in El País seine Kolumne mit Reiseschilderungen und politischen Meinungen. Der Spiegel schreibt über Mario Vargas Llosa. Er wandelte sich vom kommunistischen Rebellen zum Liberalen. Als Schriftsteller schwärmt Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa vom maßlosen, starken Gefühlen, Abenteuer, Utopie. Aber sein Credo für das wahre Leben ist, Achtung, jetzt kommt ein interessanter Spruch, die Demokratie ist die Negation der Utopie. Habló con su padre, me imagino que sí. Wie dürfen wir das denn interpretieren, Werner? Die Demokratie ist die Negation der Utopie. Also das hatte ich bis jetzt noch nicht von ihm gehört, aber dann muss ich mich ja fragen, wenn das so ist, dann bin ich möglicherweise ein Antidemokrat, weil also ich weigere mich standhaft, die Utopien aufzugeben und die weiterzuverfolgen. Also da verstehen wir uns schon mal nicht, Mario und ich. Er hat noch etwas gesagt, um das vielleicht ein bisschen aufzuhellen. Er hat auch gesagt, die Demokratie ist die Negation der Utopie. Der Mensch kann allerdings ohne Utopie nicht leben. Er muss sie suchen in der Kunst, der Literatur, der Liebe, im Sport. In der Politik dagegen müssen Utopien bekämpft werden. Dort sind sie mörderisch, sie enden immer im Holocaust. Mario Vargas Llosa. Ja, kein Wunder, dass, wo gestern das bekannt wurde, dass er den Nobelpreis bekommt, wo dann Mario, nicht Mario, sondern Mariano in diesem Fall, Rajoy, als erstes, was er gesagt hat, ja, er ist ein Liberaler. Jetzt versteht man das. Naja, die versuchen natürlich jetzt vom Glanz etwas abzubekommen. Die Dumpfbacken, die selber wahrscheinlich noch nie ein Buch von ihm gelesen haben und ihn wahrscheinlich vor Jahren noch als linken Antisystema verteufelt haben, die wollen jetzt natürlich auch etwas abhaben. Die sonnen sich gerne mit den Erfolgreichen und den Berühmten dieser Welt, das ist klar. Die suchen das Licht, weil sie selber so wenig haben. Gut, vielleicht geben wir ein kleines Porträt dieses, für mich zumindest, sehr, sehr interessanten Schriftstellers. Ich habe Sachen von ihm gelesen, da habe ich nur mit den Ohren geschlackert, vor Freude natürlich. Für mich ist Vargas Llosa einer der großen Meister der Sprache. Und ich weiß nicht, ob du etwas von ihm gelesen hast, Werner? Ja, aber das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Den letzten Roman, den ich von ihm gelesen habe, das ist sein Buch El Paraíso en la otra esquina. Das ist eine Doppelbiografie und dieses Buch ist einfach, ich würde sagen, göttlich. Nee, was ich lese normalerweise sind gerade seine Kolumnen, seine Kommentare da, immer in El País und also wirklich, was er da von sich gibt, muss ich sagen, macht mir heutzutage auch keine Lust, irgendwas sonst noch von ihm zu lesen, ja. Ich habe seine Kolumnen lange nicht mehr gelesen, weil ich mich oft ärgere über seine politische, sagen wir mal, Schlagseite. Die gefällt mir überhaupt nicht. Aber seine Romane, die sind einfach ein Muss, würde ich sagen. Die sind unglaublich gut. Man hat das Gefühl, er ist das gar nicht. Man hat das Gefühl, in diesem Mann lebt ein Doppelwesen, eine zweite Identität. Die ist ganz anders, wenn sie Prosa-Romane schreibt und eine ganz andere Identität tritt zutage in seinen politischen Äußerungen, in El País zum Beispiel, in seinen Kolumnen. Das Leben dieses Schriftstellers ist sehr interessant. In den über 50 Jahren seiner Autorentätigkeit hat er immer wieder ganz sinnliche Romane verfasst. Zum Beispiel Das Grüne Haus von 1966, das großenteils in einem Bordell im peruanischen Urwald am Amazonas spielt. Oder Lob der Stiefmutter von 1988, wo er erotische Gemälde als sexuelle Erlebnisse sprachlich inszeniert. Und Das böse Mädchen aus dem Jahr 2006 über den unwiderstehlichen Charakter einer nur auf den eigenen Vorteil bedachten Betrügerin. Das Werk des Autors umfasst inzwischen an die 50 Bände. Sein kolumbianischer Kollege Héctor Abad Faciolince lobt es deshalb als monumental. Es gibt sogar Leute, die vergleichen ihn mit Balzac. Die Entwicklung des 1936 im peruanischen Arequipa geborenen Vargas Llosa prägten drei Brüche. So wurde aus ihm kein kuscheliger sexy Latin Writer, das sagt der Spiegel, diese Worte sind nicht von mir, sexy Latin Writer, man kann immer wieder mit den Ohren schlackern, was diese Modernitos, diese Modernen sich da so einfallen lassen, sondern eine eher vernunftgesteuerte, nordisch anmutende Autorenpersönlichkeit. Er hat diese tiefen Einschnitte 1993 in seinen autobiografischen Erinnerungen Der Fisch im Wasser geschildert. Als Zehnjähriger gestand ihm seine Mutter, mit der er bislang bei den Großeltern gelebt hatte, dass der Vater nicht etwa tot war, wie ihm die gesamte Verwandtschaft glauben machen wollte. Nein, er lebte und wohnte in der Hauptstadt Lima. Hier wurde Mario aus einer glücklichen Kindheit gerissen und an die Seite dieses unbarmherzig strengen Unbekannten versetzt. Der zwang dem Sohn eine Erziehung in einer Kadettenanstalt auf. Mit 22 entfloh er dem Unterdrückungsapparat der in seinem Heimatland herrschenden Militärdiktatur. Zuvor hatte er als Student der Rechte und der Literatur für den Wiederaufbau der kommunistischen Partei im Untergrund gekämpft. Mit Hilfe eines Promotionsstipendiums über das Werk von Gabriel García Márquez gelangte er nach Madrid. In den kommenden 20 Jahren lebte Vargas Llosa fast ständig in Europa. Dort erhielt er bereits 1963 den wichtigsten spanischen Literaturpreis für seinen Roman Die Stadt der Hunde. Seine Auseinandersetzung mit der absurden Brutalität der militärischen Erziehung in Lateinamerika. Der Sprung in die Politik, und jetzt kommt wahrscheinlich die umstrittenste Phase in seinem Leben, als er im Juli 1989 die Präsidentschaftskandidatur in seiner peruanischen Heimat annahm und die Rückkehr an den Schreibtisch und nach Europa, weil er dem japanischstämmigen späteren Alleinherrscher und Massenmörder Fujimori unterlegen war, stellen den dritten Einschnitt dar. Diesen gravierenden persönlichen und politischen Enttäuschungen ist es wohl geschuldet, dass Mario Vargas Llosa eine andere politische Entwicklung vollzogen hat als die meisten seiner latein- und südamerikanischen Kollegen. Als junger Mann hatte er heftig mit dem revolutionären Kuba und den revolutionären Ideen Fidel Castros und dem kubanischen Sozialismus geflirtet. Doch im Gegensatz zum Kolumbianer Gabriel García Márquez oder dem Argentinier Julio Cortázar, die mit ihm den Boom der lateinamerikanischen Literatur in Europa begründeten, wandelte er sich vom kommunistischen Rebellen zum individualistischen Liberalen. Staatlichen Zwang und Diktatur, seien sie von links oder von rechts, lehnt Vargas Llosa gleichermaßen entschieden ab. Vielleicht noch ein paar Worte jetzt zum Abschluss dieses kleinen Porträts über seine Ansichten zur Demokratie und auch vielleicht noch ein Ausblick, ein paar Informationen über seine Romane. Als Schriftsteller liebe ich das Maßlose, hat er einmal gesagt. Die starken Gefühle, das Abenteuer, die Utopie. So sagt er in einem Spiegelgespräch und so schildert er den Kontrast zwischen seinem leidenschaftlichen Schreiben und seinen politischen Überzeugungen als liberaler Demokrat. Wie gesagt, die Literatur, hat er gesagt, ist die Negation der Utopie und er hat das dann ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, jede Utopie, im politischen zumindest, endet immer im Holocaust. In diesem Sinne setzt sich Vargas Llosa jeden Sonntag in seinen politischen Kolumnen, die er in der Tageszeitung El País veröffentlicht, mit aktuellen Fragen unserer Zeit auseinander. In Reportagen etwa aus dem Gazastreifen oder von afrikanischen Kriegsschauplätzen kehrt er zu dem Beruf des journalistischen Chronisten zurück, mit dem er einst 16-jährig in Lima begonnen hatte. Er ist auch ein gefragter Gesprächspartner in politischen Runden, in denen er stets streng den Anspruch der Dritten Welt verteidigt, in genauso gefestigten Demokratien zu leben wie Europäer. Zitat: Warum sollten wir Peruaner nicht das schaffen, was den Schweden gelang? Zu den eindrucksvollsten fiktionalen Werken gehören, gerade wegen des starken politischen Engagements, Romane wie Tod in den Anden von 1993, in dem er sich mit der peruanischen Terrorbewegung Leuchtender Pfad auseinandersetzt, in drei Komplexen das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrung umfassenden Romanen hat Vargas Llosa bahnbrechend analysiert, warum im vergangenen Jahrhundert immer wieder Diktaturen seine lateinamerikanische Heimat heimsuchten. Conversación en la Catedral von 1969, Gespräch in der Kathedrale auf Deutsch, über seine Heimat Peru, auf Deutsch, wie gesagt, die andere Seite des Lebens, so wurde das auf Deutsch übersetzt, der Krieg am Ende der Welt von 1982 über religiöse Fanatiker im Nordosten Brasiliens, sowie das Fest des Ziegenbocks, La Fiesta del Chivo, glaube ich, heißt der Roman, von 2000 über das Terrorregime von Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik. Für seine Arbeit, hat Vargas Llosa dem Spiegel gesagt, versuche ich, mich auf 5-Jahrespläne zu konzentrieren. Das klingt ein bisschen nach kommunistischen Staatswirtschaftsallüren. Im November wird das jüngste Buch des Nobelpreisträgers, das im Kongo und in Peru spielt, erscheinen. Die literarische Welt darf also gespannt sein, was Mario Vargas Llosa noch zu sagen hat. Intensamente hoy en Jorge Luis Borges, a quienes como todos sabemos le negaron un premio que debió haber sido suyo, pues en realidad muchísimo, muchísimo antes de que falleciera y que tuvo, lamentablemente no obtuvo, yo creo que por las malas razones, de modo que, en fin, aunque estos premios no se pueden traspasar a terceros. Ja, das war ein kleiner Versuch, ein bisschen diesen Schriftsteller zu schildern, Werner. Ja, also wenn sein Anliegen ist, die Freiheit des Individuums zu verteidigen, das ist ja erstmal was Schönes. Also von daher ist es verständlich, ne, seine Kritik gegen die Allmacht des Staates auch, ja. Also so wie die früheren, die alten Liberalen die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat verteidigt haben in dem Sinn. Ich meine, das ist eine Sache, ja. Und aber eine andere ist halt, muss man denn dann deshalb zum Antikommunisten und zum linken Hasser werden? Muss man da anfangen, Margaret Thatcher zu bewundern? Ja, ja, ja, ja, ich frage mich das auch. Oder in die Welt raus posaunen, dass Aznar als einer der großen Staatsmänner in die Geschichte Spaniens eingehen wird. Dass Spanien unter Aznar in seine Weltrolle hineingewachsen ist und einen internationalen Einfluss erreicht hat wie noch nie. Und dann konsequenterweise hat er dann auch die Invasion im Irak gerechtfertigt, ja, weil das irakische Volk von einem schrecklichen Diktator befreit wurde, ne? Aber da ist auch gewisse Kritiklosigkeit, obwohl er von früher her Anti-Imperialist war, ne? Kritiklosigkeit gegenüber dem, was heute Imperialismus ist, ne? Und so hat er sich halt dann langsam von links nach rechts entwickelt, ne? Und was er heute tut, ist am liebsten bei irgendwelchen konservativen Zirkeln oder Stiftungen rumzureisen auf der ganzen Welt und dort seine Vorstellungen zum Besten zu geben. Also gerade vorher hast du zitiert Krieg am Ende der Welt, ne? Von Anfang der 80er Jahre. Und da geht es eben nicht nur um religiöse Fanatiker, sondern er denunziert da auch das brutale Eingreifen der Regierung und der Militärs, die Massaker, die da veranstaltet werden unter der Landbevölkerung. Ja, und heute ist er besorgt darüber, dass sich durch die Politik von einigen einfältigen linken Politikern, wie er sagt, und denkt daran an Morales oder an Correa in Ecuador, durch deren Politik bestünde die Gefahr, dass sich jetzt ein neuer Rassismus herausbildet, nämlich der indianischen Bevölkerung gegen die Weißen. Ja? Also solche Geschichten erzählt er. Da. Und oder sagt er, es sträuben sich ihm die Haare, wenn er hört, dass in Venezuela von gesellschaftlichem Eigentum die Rede ist und nicht von Privateigentum. Dann macht er ab und zu abfällige Kommentare über die neuen sozialen Bewegungen, über die Alternativen, bestimmte ONGs und wie halt tatsächlich alle Neoliberalen heute verteidigt er einen schwachen Staat, ja, der Staat, die Regierung soll sich zurückziehen, so weit wie möglich, aber auf der anderen Seite, was ihn offenbar überhaupt nicht beunruhigt, ist diese Machtkonzentration bei den Privaten, also bei den multinationalen Konzernen oder beim Finanzkapital. Also in diesem Sinne ist er wirklich zu einem Apologeten des Marktes geworden. Ne? Zweifellos, auf diesem Gebiet lässt er sich einfach nicht verteidigen. Wir wollen das auch hier gar nicht versuchen. Als Schriftsteller, wie gesagt, ist er großartig, wie andere auch. Denken wir an Borges. Borges hat die Militärdiktatur gerechtfertigt und hat wahrscheinlich auch das schmutzige Spiel mitgemacht, ist ein begnadeter Schriftsteller, ein Genie sozusagen. Oder denken wir an andere, die mit der Macht gegangen sind. Gottfried Benn ist mit dem Faschismus zumindest für einen kurzen Moment im Einklang gewesen. Knut Hamsun. Andere haben sich natürlich voll zu Stalin bekannt, haben auch weggeguckt und haben einfach nicht gesehen, was da los war in der Sowjetunion, was da passierte, was da an Leuten verschwand in den Lägern und im Gulag. Das heißt, Schriftsteller und die Macht, und das ist, glaube ich, das Thema, das wir anschlagen müssen, wenn wir von Vargas Llosa sprechen. Die Macht ist eben die herrschende Klasse seiner Länder. Und auch, er bekennt sich natürlich zur herrschenden Klasse Europas. Er hat das ganz klar gesagt. Thatcher und Aznar waren seine, sagen wir mal, seine Geistesverwandten, politisch zumindest. Und das ist erstaunlich, dass er doch auf dieses Niveau runtergeht. Man kann es sich wirklich nur so erklären, wir haben das einmal unter Freunden diskutiert, dass er, was auch passiert, durch, sagen wir mal, einen schlechten Abend unter linken Freunden, sich zerstritten hat und dann hat er gesagt, und jetzt, bitte, jetzt springe ich rüber zur anderen Seite, jetzt zeige ich es euch, aber wahrscheinlich ist das so ein Abstoßungsprozess gewesen, der war vielleicht gegenseitig und damit hat er sich auf die andere Seite bewegt. Wahrscheinlich gibt es da eine Erklärung, wer weiß. Ein Thema, das wir vorhin angekündigt hatten, war das Thema Wasser. Es geht um einen Film, der versucht, dieses Thema in die politische Debatte zu bringen. Vor knapp 2 Wochen feierte der Film Water Makes Money europaweit Premiere in mehr als 100 Städten. Er dokumentiert das zweifelhafte Geschäft von Wasserkonzernen, die Folgen von Wasserprivatisierung und den erfolgreichen Widerstand dagegen. Die Idee, den Dokumentarfilm zu produzieren, wurde bei der Europäischen Sommeruniversität von ATTAC im August 2008 in Saarbrücken entwickelt. ATTAC-Gruppen beteiligten sich an vielen Premieren, Aufführungen, aktiv mit Diskussionsveranstaltungen und Informationsständen. Globale Konzerne versuchen alles, um aus Wasser Geld zu machen. Trotz einiger Rückschläge ist die Privatisierung des Wassers immer noch auf dem Vormarsch. An der Spitze stehen die Konzerne Veolia und Suez aus Frankreich, wo die Wasserversorgung schon lange in privater Hand ist. Der Film zeigt eindrücklich, wie sich die Konzerne mit undurchsichtigen Methoden am Verkauf, am Ausverkauf des Gemeinguts Wasser beteiligen und eine nachhaltige und soziale Versorgung verhindern. Der Film zeigt aber auch, wie weit der Widerstand gegen die Konzerne inzwischen reicht und wie das Wasser wieder in öffentliche Hände zurückkehren kann. In ihrer Heimat Frankreich werden die Konzerne gerade zurückgedrängt, wie jüngst Anfang des Jahres in Paris. Auch in Deutschland müssen Konzerne aus der Wasserversorgung verschwinden, egal ob sie aus Frankreich oder aus Deutschland kommen. Die Privatisierung von Gemeingütern ist fester Bestandteil des neoliberalen Programms und wird von ATTAC seit seiner Gründung an kritisiert. Besonders Wasser darf nicht zum Spielball von Profitinteressen werden. Mit der bundesweiten Kampagne PPP Irrweg klärt ATTAC über Teilprivatisierungen in Form von sogenannten Public-Private Partnerships, PPP, so nennen die das, auf und setzt sich für den Erhalt und Ausbau öffentlicher Infrastruktur ein. In Berlin engagiert sich ATTAC im Bündnis Berliner Wassertisch für eine Rekommunalisierung der Wasserbetriebe. Ende Juni ist das vom Wassertisch initiierte Volksbegehren für die Offenlegung der Geheimverträge der Berliner Wasserbetriebe gestartet. Hören wir einmal unseren Sängerfreund Konstantin Wecker, der engagiert sich für die Resozialisierung des Wassers und spricht uns hier eine Botschaft. Konstantin Wecker. Ja, mich hat es deswegen sehr fasziniert, dass da endlich was getan wird, weil es für mich vom tiefsten Herzen aus unbegreiflich ist, dass es überhaupt Menschen gibt, die der Meinung sind, dass man Wasser mit Wasser Geschäfte machen kann. Dass man also das Wasser nicht einfach ein Grundbedürfnis aller Menschen ist und man versuchen sollte, es allen Menschen zur Verfügung zu stellen, und zwar umsonst zur Verfügung zu stellen. Alles zu tun, damit alle Menschen Wasser haben, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch für immer. Und dass es da die Ansicht anscheinend von Geschäftsleuten gibt, man könne und solle mit Wasser Geld verdienen, kann mir und wird mir nie und nimmer einleuchten. Und dass es Kommunen gibt, die ihr Wasser verscherben, ihre Seen verscherben, Teile ihrer Seen verscherben. Dass es wahrscheinlich ganze Länder gibt, die das Wasser an Privatfirmen verkaufen, ist so ungeheuerlich, weil man sich mal vorstellen muss, was wird denn in den nächsten 30, 40 Jahren passieren, wenn das Wasser knapp wird? Es werden natürlich dann diejenigen, die auf dem Wasser sitzen, denen es gehört, die haben eine Macht in Händen, die erschreckend ist. Ja, klare Worte unseres Freundes Konstantin Wecker zum Thema Privatisierung des Wassers. Es gibt übrigens eine Webseite, die sehr, sehr, sehr genau über das Thema informiert. Die Webseite heißt www.watermakesmoney.com. watermakesmoney.com, und auf dieser Seite gibt es sehr, sehr viele Informationen zu diesem Thema. Es gibt eine Landkarte mit Veranstaltungsorten. Es gibt einen aktuellen Überblick über den Stand der, sagen wir mal, spekulativen Privatisierungen. Und es gibt viele, viele Infos und viele, viele Links zu anderen Seiten, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Warum ein neuer Wasserfilm? Vor 10 bis 15 Jahren erhob sich eine Welle der Privatisierung unserer Wasserversorgung und wälzt sich seither durch die ganze Welt. Die nachhaltigen Folgen, unter anderem von sauberem Wasser abgeschnittene Armenviertel und trockene Wasserhähne in London, der Metropole des Finanzkapitals, das muss man sich einmal vorstellen, sind mittlerweile weithin bekannt. Unter anderem auch dank unseres vielbeachteten, in 8 Sprachen übersetzten Films Wasser unterm Hammer. Diesen Film hat die Organisation Water Makes Money also schon herausgegeben. Seit New Labour, Blair und Schröder, seit viele die Folgen der Privatisierungen am eigenen Leib verspüren, ist es aber unschicklich geworden, von Privatisierung zu sprechen. Seither klopfen Heere von Beraterfirmen bei finanziell klammen Kommunen an und versprechen neue Geschäftsmodelle. Und das ist eben diese perfide Public-Private Partnership oder Cross-Border Leasing oder Franchising und vieles dergleichen mehr, dass die Leute wahrscheinlich noch nicht mal von den Worten her verstehen. Nein, wir privatisieren ja gar nicht, tönen diese Herren. Wir betreiben ja nur euer Abwasser und oder Trinkwasser für 30, 60 oder 90 Jahre. Die Anlagen bleiben in Kommunalbesitz und die 2000, Achtung, ich hatte einmal gesagt 500 Seiten, aber die 2000 Seiten Verträge in Englisch dazu, die brauchen Sie gar nicht erst zu lesen, die verstehen Sie ja sowieso nicht, nein. Man kann sich also fragen, welche kommunalen Größen, Geistesgrößen sitzen da in Rathäusern, kriegen einen 2000-Seiten-Vertrag auf Englisch auf den Tisch gelegt und unterschreiben einen Vertrag mit Firmen, die Cross-Border-Leasing anbieten und ihren Sitz in irgendeinem Steuerparadies haben. Was sind das für Menschen? Das muss man sich wirklich einmal fragen. Oder sagen wir mal so, was kosten diese Leute, die das unterschreiben? Wie viel bekommen die zugesteckt? Darüber hatten wir uns schon einmal unterhalten. Das Ganze ist auch ein Problem der politischen Ethik, der Moral und der Bestechlichkeit. In Wahrheit kommt es ja nicht mal auf das Betreiben an. Das kann ein schönes Zubrot sein. Ja, wichtig ist allein das Kapital, das mittels Krediten die Infrastruktur generiert. Daraus schnüren Banken strukturierte Finanzpapiere, die dann tausendfach verpackt durch die virtuelle Finanzwelt geistern und stets neue Rendite generieren. Aber nur unter einer Bedingung, und die ist kleingedruckt, geheim und strafbewehrt. Achtung, die Verträge, das wird jetzt noch immer schlimmer, sind außerdem auch geheim. Bei all diesen Lösungen haftet die Kommune für jede Art von Minderung und Ausfall der Rendite. Mit einer auf Generationen angelegten Vorsorge fürs örtliche Grundwasser, der kontinuierlichen Wartung und Erneuerung von Rohren und so weiter hat das alles nichts zu tun. Aber auch gar nichts. Im Gegenteil, die Lebensressource Wasser wird zum Medium, aus dem das Gebräu toxischer Kredite stammt, das heute die Bad Banks füllen soll und mit dem sich die Steuerzahler der nächsten Jahrzehnte vergiften werden. Ein Horrormärchen aus einem fremden Land? Nein, diese Geschichten spielen sich vor unserer Haustür ab. Man muss nur hinschauen. In Berlin, Braunschweig, Stuttgart, beim Wasserzweckverband Bodensee. Die Hauptverantwortlichen für diese groteske Art der schleichenden Enteignung kommunaler Verantwortung sind die Platzhirsche des Weltwassermarktes. Die französischen Global Player Veolia und Suez und die um ihre Finanzprodukte gescharte Banken- und Beraterwelt. Allein der Global Player Veolia, 2003 als Nachgeburt des größten finanzpolitischen Crashs Frankreichs entstanden, ist heute in mindestens 72 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Ich glaube sogar, die kontrollieren das Wasser hier in Barcelona. Die haben Agbar Barcelona gekauft vor 2 oder 3 Jahren. Das heißt, die Generalitat hat ihnen das verkauft. Und dann haben sie uns als erstes dieses riesige leuchtende Zäpfchen in die Stadtlandschaft gesetzt, dass irgendwelche Modernismus-Fans doch so bewundern, das aber nichts ist als ein übel aussehender Phallus, der da in der Stadt leuchtet und Klein Fritzchen ein Oho oder ein Aha entlockt. Mehr ist das auch nicht. In Deutschland hat es der Weltkonzern in kürzester Zeit geschafft, mit Beteiligungen in 450 deutschen Kommunen zum größten Versorger im Trink- und Abwasserbereich aufzusteigen. Zum Beispiel Braunschweig. Für den Erwerb der Abwasseraufbereitung wendet Veolia keinen Cent auf. Das kostet sie nichts. Der Kaufpreis in Anführungsstrichen und die Investitionen werden mit Krediten der NordLB und der Pleitebank Dexia finanziert. Rückzahlbar mit Zins und Zinseszins von Braunschweigs Bürgern. Ein Modell, das kann man gar nicht schlauer beschreiben. Das ist ein Modell, wo die Kommune ihnen etwas verkauft mit Geld, das diese Leute gar nicht haben, sondern die Kommune verschuldet sich, kauft über die Schulden, bekommt die Schulden und die Besitzer wechseln einfach nur den Namen. Das sind dann Private und die Kommune muss dann dafür sorgen, dass sie stets genügend Rendite haben. Man möchte am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen, Werner, oder? Wenn man solche Geschäftsmodelle sich vorstellt, die wirklich, das ist Absurdistan. Man hat ja früher oft über den Kommunismus gelacht, über Albanien mit der Schuhproduktion und was da für absurde Geschichten rumliefen. Der Kapitalismus hat das, glaube ich, alles ins Absurdeste geschraubt und tausendfach übertroffen, oder? Naja, wenn früher in den sogenannten sozialistischen Staaten, da gab es auch Leute, die sich bereichert haben, natürlich die Politikerkaste, die Parteifunktionäre, und das wurde natürlich denunziert. Und wer ist es heute in noch wesentlich viel brutalerem Maße? Eben wenige Private, unsere bekannten Finanzhaie. Und man könnte jetzt frivolisieren und sagen, solange es ums Wasser geht, ist ja nicht so schlimm, solange es noch Bier gibt, ne? Aber Wasser ist halt nicht nur zum Waschen da, wie mein bekanntes Lied, wenn du dich erinnerst, ne? Wasser ist zum Waschen da, tralali und tralala, auch zum Zähneputzen kann man es benutzen, aber es ist halt zum Trinken da und die Basis, ne? Und der nächste Schritt wird dann sein, die Luft, dann werden sie anfangen, die Luft zu privatisieren, die wir atmen, und es hat ja teilweise schon angefangen, ne? Bessere und schlechtere Luft, wer kann sich's leisten, die bessere Luft zu atmen, und das ist die Richtung, in die es geht. Wenn der Beduine mit Kamel nach Ägypten zieht, braucht er kein Öl, aber ab und zu mal Wasser. denn er kommt sonst nie zu Nasse. Oder wenn man auf der Autobahn mit dem Auto fährt, was braucht man dann? Wasser den Motor zu kühlen und zu Haus braucht man zum Spülen. Man braucht es ebenfalls, wenn auch selten mal am Hals. Wasser ist zum Waschen da, Fallare und Fallara. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Hier hören wir es. Die heißen die drei Pehairos. Das sind Peter Schulz, Heinz Meier, Rolf Igné. Selbst die Feuerwehr. Eine ganz alte Telefunknummer. Ohne Wasser gibt's kein Paddelboot, keine Ölsardinen auf dem. Wollen wir dafür sorgen und wollen wir daran mitarbeiten, dass diese Praktiken wirklich aufhören und dass das Wasser als Menschenrecht und allgemeines Gut nicht in die Hände der Schacherer, Wucherer und Haie fällt? Denn wir haben gesehen, was dabei rauskommt. Finanzmetropole London ohne Wasser zum Beispiel. Die machen natürlich alles kaputt und lassen alles den Bach runtersausen. Das ist leider das große Problem unserer Zeit. Und Fallera, wenn man es nicht hätte, wär stets die Milch zu fett. Ein Stück ist von der Form des Kehrs. Repetitstar, der Wiederholer. Weggeschickt, obwohl ich nicht weiß, was ich mache, wohin ich gehen soll. Ich werde suchen müssen, bis ich finde jemanden, der mir dann sagen kann, welche Arbeit, welchen Acker es für mich zu machen. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Nein, bin ich von hier. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Arbeitsamer Arbeiter schufte, indem ich stolpere über die Fallen, die nur kennt, wer zu befehlen weiß. In meinem Leben muss ich arbeiten als Arbeiter, um noch mehr arbeiten zu können und zu können. Zu können! Nein, nein, ich bin nicht von hier! Ich bin nicht von hier! Nein, nein, ich bin nicht von hier! Ich bin nicht von hier! Warum ist mein Chef schlauer als ich bin? Warum nur ist mein Chef schlauer als ich bin? Mein Chef, er ist von hier und ich bin nicht von hier. Mein Chef, er ist von hier und ich bin nicht von hier. Ich werde in die Kirche gehen. Die Goldenen Zitronen. Es gibt ein Album, Tribute to die Goldenen Zitronen von 2008. Und das waren gerade die Herrschaften selbst mit dem Lied Der Wiederholer. Die Goldenen Zitronen sind eine Punkband aus Hamburg. Bei ihrer Gründung 1984 zu Beginn der Fun-Punk-Bewegung war Punk ihre Hauptausdrucksform. Sie gelten als Vorläufer der Hamburger Schule, der sie jedoch kritisch gegenüberstehen. Über die Jahre kamen experimentellere musikalische Formen hinzu, bei denen verschiedene Stile kombiniert werden. Ihre Texte sind politisch und aus einer linken bis linksradikalen Perspektive gesellschaftskritisch. Hallo Mila. Hallo Mila. Mila. Mila, kannst du mich hören? Scheiße. Scheiße. Wie gesagt, 1984 gegründet, nenne ich mal kurz die Gründungsmitglieder. Das sind, beziehungsweise waren am Bass Ted Geier, Bass und Gitarre. Gesang, für den Gesang war Schorsch Kamerun zuständig. Ebenfalls Gitarre, Bass Aldo Moro bis 1991 und am Schlagzeug Alles Sexfeind. Jawohl, der hat sich so genannt, Alles Sexfeind bis 1990. Situation. Mila. Hallo Mila. Mila, kannst du mich hören? Mila. Scheiße. Hallo Mila. Mila, kannst Mila. Du mich hören? Scheiße. Alle krank, Baby Police. Keine Police. Das hier stimmt. Ein Bekannter hat sein erstes Buch Ich kann nicht mehr betitelt. Ich bin Papi, das dümmste Krokodil. Herr Witzer. Herr Witzer. Mila. Die aktuelle Besetzung sieht ein bisschen anders aus. In der aktuellen Besetzung gibt es neue Namen und natürlich viel mehr Instrumente, neue Instrumente. Am Piano, Bass, Gitarre, Orgel, diverse Instrumente, Julius Block, der ist seit 1992 dabei. Ted Geier hat sein musikalisches Repertoire erweitert durch Synthesizer und diverse andere Instrumente. Auch Schorsch Kamerun singt nicht nur, sondern spielt auch verschiedene Instrumente. Enno Paluca seit 1991 Schlagzeug und Triangle. Hans Platzguma seit 1995 dabei, Gitarre, Orgel, Schlagzeug und ebenfalls diverse andere Instrumente. Noch ein zweites Schlagzeug ist dabei, Stefan Rath seit 2001. Und seit 2000 Mense Rehns, von dem hatten wir letzte Woche ein Lied gespielt, der arbeitet natürlich auch auf eigene Rechnung und bringt bei Lars Dohr seine schrägen elektronischen experimentalen Trash-Punk-Stücke heraus. Dieser Mense Rehns ist ein Multitalent am Synthesizer, am Bass, Klavinett, Trompete, diverse andere Instrumente. Wichtige ehemalige Mitglieder sind auch noch zu nennen. Bassgitarre, das war Psycho, der war von 1989 bis 95 dabei. Und auch kein Unbekannter in der Szene, Rodrigo González, von 86 bis 88 dabei, 2 Jahre. Anfangs kombinierten sie harten Rock'n'Roll mit 70er-Jahre-Punkrock und humoristischen, teils bösen, schlagfertigen Texten. Live waren und sind sie aufgrund ihrer chaotischen Auftritte nach wie vor gefragt. Die Goldenen Zitronen sehen sich als Symbol der Unabhängigkeit und lehnen die Zusammenarbeit mit der Musikindustrie streng ab. 1986 sorgten sie mit ihrem Song Am Tag, als Thomas Anders starb, einer satirischen Abwandlung des Hits Am Tag, als Conny Kramer starb von Juliane Werding, erstmals für Aufsehen. Mit Für immer Punk, einem Cover des Alphaville-Hits Forever Young, bei dem Mitglieder zahlreicher anderer Punkrock-Gruppen wie die Toten Hosen oder die Ärzte mitwirkten, hatten sie einen Kulthit in der einschlägigen Szene. Wir hören uns dieses Lied jetzt einmal an, Forever Young, beziehungsweise Für immer Punk, ein wirklich, würde ich sagen, ein genialer Wurf, Für immer Punk. Es ist jetzt vorbei und es war doch schön, wir bleiben gern hier, doch wir müssen nun gehen, alles hat ein Ende, das weiß doch jeder von euch, auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört mir kurz zu. Ich kann sonst nicht schlafen, finde keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst und das für immer gilt. Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer, für immer, für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden? Für immer, für immer, für immer krank möchte ich sein, für immer krank. Für immer bei der Krankenschwester, für immer bei ihr sein. Für immer breit, das möchte ich sein, für immer breit. Willst du wirklich immer nüchtern bleiben? Für immer breit, für immer weg, das möchte ich sein, für immer weg. Immer unter Brücken schlafen, für immer, für immer, für immer, für immer, für immer Punk, für immer Punk, Punk, Punk, Punk, Punk. Und jetzt geht er 2 Meter lang, so muss er sein, 3 Meter lang. Dass kleine Schwestern große Augen kriegen, 4 Meter, 8 Meter, forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. Ja, forever young, für immer Punk, dargeboten von Herrn Reinhard Grebe. Anlässlich der Ehrung Tribute to die Goldenen Zitronen von dem Album, von dem Doppelalbum Hommage an die Band. Ein paar Highlights. 1986 sorgten sie, wie gesagt, mit ihrem Hit am Tag, als Thomas Anders starb, für Aufsehen. Das Album Fuck You von 1990, auf dem sie sich über große Rockbands lustig machten und gegen den Alltagsstumpfsinn protestierten, dokumentierte eine Weiterentwicklung der Band. 1994 präsentierten sie sich mit dem Album Das Bisschen Totschlag in einem neuen musikalischen Stil. Zu ihrem gewohnten Powerrock kamen Elemente aus Garagentrash, Elektrobeats, Hip-Hop und Noise-Pop. 1996 veröffentlichten sie ihr Album Economy Class, auf dem zum Teil jazzartige Improvisationen zu hören sind. Mit Dead School Hamburg veränderten sie abermals ihren Musikstil und die Instrumentierung wurde elektronischer. Ein gewisser Hang zum Avantgardistischen setzte sich auch in ihrem 2001 erschienenen Studioalbum Schafott zum Fahrstuhl fort. Bis zum nächsten Album Lenin vergingen 5 Jahre. Herausgekommen ist letztlich erneut eine Collage moderner Punkmusik abseits popkultureller Gewöhnlichkeiten. Auf ihrem 2009 erschienenen Album Die Entstehung der Nacht änderte sich der Musikstil erneut und die Goldenen Zitronen entwickelten eine Neigung zum Poetischen und zum Sprechgesang. Das Album hat sich damit sehr von den Vorgängern entfernt. Zudem war es das Album der Woche im Webradio Byte FM. Die Band arbeitete unter anderem mit dem Liedermacher und Schriftsteller Franz Josef Degenhardt zusammen, aber auch mit aktuellen Künstlern, mit aktuelleren Künstlern wie den Chicks on Speed und Peaches, Hans Platzgumer, François Cactus, DJ Kotze, DJ Hell, Diska und den Merricks. Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzte Mitte her, Mitte her. Und bewege mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss. Immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. Von Interstate. Unser kleines Porträt über die goldenen Zitronen möchte ich jetzt zum Abschluss bringen. Es lässt sich vielleicht noch sagen, dass George Cameron regelmäßig als Regisseur an großen Bühnen im deutschsprachigen Raum arbeitet, unter anderem am Schauspielhaus Zürich und an den Münchner Kammerspielen. Ted Geier ist regelmäßiger Gast bei der international tätigen Theatergruppe 400 Ase. Ein Blick auf die Diskografie zeigt uns, dass das Schaffen nicht üppig, aber sehr regelmäßig ist. Von 87 bis 2009 hat die Band nun ungefähr ein gutes Dutzend, 15, 16 Scheiben rausgebracht. Am Tag, als Thomas Anders starb, als EP, dann 87 Porsche Genscher Hallo HSV, 88 Das ist Rock, live in Japan, ebenfalls als EP, 88 dann der kuriose Titel Kampfstern Mallorca dockt an, 90 Fuck You, 91 Punkrock, 94 Das bisschen Totschlag, 96 Economy Class, 98 Dead School Hamburg, Give Me a Vollzeitarbeit, dann Schafott zum Fahrstuhl im Jahr 2001, hier auch gerne gespielt im Niemandsland, viele Titel, zum Beispiel Mein größter Wunsch ist, die Regierung zu stürzen, ein Titel der Goldenen Zitronen. Dann die Videokompilation als Video herausgegeben von 2001, Aussage gegen Aussage, Best Of, ein Best Of Album 2002. Dann wie gesagt 2006, wie vorhin geschildert, Lenin, 2008 Material, eine Doppel-DVD. Ich weiß nicht, ob die identisch ist mit dem Tribute to die Goldenen Zitronen, ist möglich. Und 2009 die Entstehung der Nacht. nach oben. Für seine Freunde lieb, was für ein toller Mann. Am Tag als Thomas an der Schau und alle Gläser klangen an. Tag als Thomas an der Schau und meine Freunde tranken auf sie. Thomas Anders im Krankenhaus. Ich geh, oh Herr, nimm ihn mit, lass die Liebe aus dem Himmel raus. Und wirf dich ohne meine Träume Wahrheit. Es schloss die Augen und traf immer ab. Das Leben ist wieder heiter. Täglich winkel ich auf die Blumen von deinem Grab. Am Tag als Thomas Anders schaut und alle Gläser klangen ab. Tranken auf sie. Das war ein großer Tag. Wir sangen deine Lieder bis in die Nacht. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 9. Oktober 2010. Die aktuellen Katastrophen und vermischten Hintergründe. Gaza Sirte. Die im Gazastreifen herrschende Hamas-Organisation hat die Entscheidung der Arabischen Liga kritisiert, die Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern nicht sofort abzubrechen. Es sei sinnlos, der US-Regierung eine weitere Chance und einen weiteren Monat Zeit zu geben, um die Haltung Israel zu ändern, heißt es in einer Erklärung der radikal-islamischen Bewegung am Samstag. Also heute. Die USA hätten damit eine zusätzliche Gelegenheit erhalten, mehr Druck auf die Palästinenser und die Araber auszuüben und Israel mehr Anreize und mehr Garantien zu geben. Die Hamas forderte ein Ende aller direkten und indirekten Friedensgespräche. Nächste Meldung, soeben wurde ein weiteres ungarisches Dorf evakuiert, das vom Giftschlamm bedroht ist. Das nächste Thema, Tianjin. Die USA fordern von China und anderen Schwellenländern, sich stärker an konkreten Zielen zum Klimaschutz zu beteiligen. Der US-Unterhändler Jonathan Pershing, Pershing wie die Pershing-Raketen, sagte am Samstag zum Abschluss der UN-Klimaverhandlungen in der chinesischen Stadt Tianjin vor Journalisten, Zitat, wir erwarten, dass alle großen Emissionsländer etwas tun. Jedes Land müsse sich gemessen an seinen Fähigkeiten am Klimaschutz beteiligen. Es könne keine einfache Aufteilung in Entwicklungsländer und reiche Industrienationen geben. Er räumte ein, dass es ohne eine Einigung zwischen China und den USA keine Lösung des weltweiten Klimaproblems geben werde. Die beiden größten Klimasünder, also wie gesagt China und die USA, sind heute für rund die Hälfte der Treibhausgase verantwortlich. Bei den sechstägigen Verhandlungen in Tianjin, die den Weltklimagipfel im mexikanischen Cancun in knapp 2 Monaten vorbereiten sollen, waren beide Delegationen wiederholt heftig aneinander geraten, was die Gespräche überschattet hatte. Berlin. Trauerfeier für getöteten Soldaten in Kunduz. Anschließend wurde der Leichnam des 26 Jahre alten Oberfeldwebels ins usbekische Termes geflogen. Von dort sollte er noch am Samstag nach Deutschland gebracht werden. Am morgigen Sonntag ist ein Gedenkgottesdienst im niedersächsischen Selsingen. der Heimatgemeinde des Fallschirmjägers vorgesehen. Der Oberfeldwebel war am Donnerstag dieser Woche bei einem Selbstmordanschlag der Taliban in der sogenannten Unruheprovinz Baglan ums Leben gekommen. 14 deutsche Soldaten wurden dabei verletzt. Damit stieg der Zahl der toten Bundeswehrsoldaten seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan auf 44. Im Westen Afghanistans sind am Samstag mindestens 4 italienische Soldaten beim Angriff der Taliban ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Rom mit. Die Soldaten waren in einem Konvoi von insgesamt 70 italienischen Fahrzeugen der Schutztruppe ISAF in der Provinz Farah unterwegs, als eine Bombe am Straßenrand explodierte. Die Zahlen der Gefallenen. Sie schicken natürlich die Soldaten nach Afghanistan, aber wundern sich, wenn sie in Zingsagen zurückkommen. Es tut uns leid für die Schicksale der Familien und der getöteten Jugendlichen, aber jeder Soldat, der dahin fährt, weiß, was ihm passiert. Man kann das wirklich als Arbeitsrisiko bezeichnen. Eine Meldung zum Giftschlammunglück in Ungarn. Das Giftschlammunglück in Ungarn hat die Spanier an eine ähnliche Katastrophe erinnert, die sich vor gut 12 Jahren am Rande des Doñana-Nationalparks ereignet hat. Ich weiß nicht, Werner, ob du dich noch daran erinnerst. Im Süden Spaniens war am 25. April 1998 in der Nähe eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete Europas der Damm eines Rückhaltebeckens mit giftigen Bergwerkschlemmen geborsten. 5 Millionen Kubikmeter Giftschlamm strömten aus und verseuchten riesige Flächen. Irgendeine schwedische Firma, glaube ich. Okay. Ja. Spanien hat die Schäden einer der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes fast vollständig behoben. Die juristische Aufarbeitung lässt dagegen noch bis heute auf sich warten. Naja, die Schuldigen wurden bis jetzt noch nicht ins Gefängnis gesteckt. Anders als in Ungarn kamen damals in Spanien keine Menschen zu Schaden. Aus den Flüsschen Guadiamar wurden 40 Tonnen toter Fische geborgen. Wiesenfelder und Zitrusplantagen wurden mit Schwermetallen verseucht. Mit Hilfe rasch errichteter Dämme konnte verhindert werden, dass die Giftflut das Doñana-Reservat erreichte. In dem verseuchten Gebiet bei der Ortschaft Aznalcollar wurde der Giftschlamm abgetragen. Die Regierung ließ die Felder enteignen und einen grünen Korridor schaffen. Von der Katastrophe ist heute nichts mehr zu sehen. Das Pyritbergwerk, zu dem das geborstene Becken gehört hatte, ist längst geschlossen. An der Stelle des Giftschlammbeckens stehen Sonnenkollektoren. Die Schadstoffbelastung des Bodens ist nach Angaben von Experten geringer als vor der Katastrophe. Wo sich einst ein Bild der Zerstörung bot, wachsen Eschen, Weiden und Eichen. Spanien gab dafür 400 Millionen Euro aus. Die landschaftlich geschützte Grünzone gilt heute als ein Modell für die Sanierung verseuchter Gebiete. Das Madrider Umweltministerium bot Ungarn an, den Behörden seine Erfahrungen bei der Bewältigung einer solchen Katastrophe zur Verfügung zu stellen. Alles andere als vorbildlich, wollen wir das auch nicht vergessen, verlief in Spanien dagegen die Suche nach den Verantwortlichen. Vor 10 Jahren entschied ein Gericht, dass niemand die Schuld für die Katastrophe trug. Niemand. Und dieser Niemand ist natürlich ein großer internationaler Konzern. Und die Ermittlungen wurden eingestellt. Noch ungeklärt ist, wer für die Kosten aufkommt. Erst einmal wir alle, die Steuerzahler und der Staat. Der Staat wollte den schwedisch-kanadischen Konzern Boliden zur Kasse bitten, der die Mine betrieben hatte. Dieser machte dagegen die spanischen Firmen verantwortlich, die das Becken gebaut hatten. Die Gerichte schoben den Fall hin und her und haben noch keine rechtsgültige Entscheidung getroffen. Werner? Ja, wenn niemand dafür verantwortlich ist, ich weiß, wo die Verantwortlichen sitzen. Die sind leicht zu lokalisieren. Wir sind doch hier im Niemandsland. Vielleicht sind wir verantwortlich. Eben. Wenn niemand verantwortlich ist, dann sitzen die im Niemandsland. Eine kleine Revolution. Taxi für nur einen Passagier. Was halten wir denn davon? Wo soll er denn sitzen? Vorne, hinten? Wo steigt man ins Taxi ein? Wohl jeder kennt diese Frage. Ging es nach Friedhelm Schwarz, wäre damit Schluss. Der Taxiunternehmer aus dem münsterländischen Ibbenbüren will mit 2 Sitzern als Taxen die deutschen Straßen erobern. Bei 70% aller Fahrten fahre nur ein Gast mit, sagte der 55-Jährige und beruft sich auf Statistiken. 4-türige Taxen fahren also bei den meisten Fahrten Luft durch die Gegend. Deswegen hatte Schwarz eine für sein Gewerbe revolutionäre Idee. Warum nicht mit Taxis fahren, die nur 2 Sitze haben? Klingt relativ simpel. Ist es aber nicht. Denn eine Achtung, bundesweite Verordnung für Taxis schreibt für die Beifahrerseite des Autos mindestens 2 Türen vor. Für seine Idee braucht Schwarz deswegen eine Ausnahmegenehmigung der Landesbehörde und die stellen sich quer. Als einziges Bundesland gab bisher nur Schleswig-Holstein grünes Licht. Dort rollen in den Städtchen Husum und Helde seit ein paar Tagen Deutschlands erste Taxi-Zweisitzer, umgerüstete Smarts in einheitlichem Hellelfenbein. Auf Sylt soll ein solches Smart-Tax an diesem Montag starten. Das ist doch eine gute Sache, oder? Kleintaxis, zwei Sitzer, wenn da eh nur einer drin sitzt. Ne? Hier in Barcelona gibt es ja auch diese Rikschas, wo, sagen wir mal, ein von Muskelkraft betriebenes Gefährt mit meistens einem jungen, langhaarigen Mann dann die Touristen durch die Gegend kutschiert. Ich fahr lieber mit dem Bissing und tu mit meinen Waden arbeiten, mit meiner eigenen Muskelkraft. Funktioniert ja, habe ich den Eindruck, ein bisschen besser als seither das Bissing. Ja, es soll da Verbesserungen gegeben haben. Bissing in Barcelona. Gut, wir haben heute eine kleine, sagen wir mal, Presseberichterstattung hier im Niemandsland vorbereitet. Das waren jetzt lauter Meldungen aus dem Greenpeace-Magazin von seiner Internetseite. Schauen wir einmal auf die Internetseite im Spiegel. Da ist Explosion auf der Ostsee die große Meldung über ein Unglück. Eine Fähre geht vor Fehmarn in Flammen auf. Das Unglück geschah um Mitternacht. Eine Fähre mit mehr als 200 Menschen an Bord ist in der Nacht auf der Ostsee in Flammen aufgegangen. Passagiere und Besatzung konnten aber gerettet werden. Am heutigen Morgen brannte das havarierte Schiff noch. Dann etwas Interessantes. Wer glaubt's denn? Der Streit über Stuttgart 21 verhilft den Grünen in Baden-Württemberg zu neuen Rekorden. Laut einer Befragung für den Spiegel könnte die Ökopartei im Ländle, Achtung Werner, das haut dich jetzt vielleicht vom Stuhl, auf 32% der Stimmen hoffen. Zwei Drittel sind für eine Volksabstimmung über das umstrittene Bahnprojekt. Wie finden wir das denn? Mehr als die SPD zu erwarten hat, ne? Ja, das ist schon. Vermutlich und nicht viel weniger als die CDU. Diese Woche gab es ja wirklich eine schreckliche Meldung. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast von dem Mann mit den zerstörten Augen, der Rentner, der ja, da voll ins Gesicht von diesem Wasserstrahler erwischt wurde. Und von 14-jährigen Mädchen. Ja, der Mann heißt Dietrich Wagner, der protestierte natürlich völlig friedlich am 30. September gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 und wurde unglaublich schwer im Auge verletzt. Der behandelnde Arzt sagte dem Magazin Stern, sein Patient sei im Moment erblindet. Er wisse nicht, wie gut sein Patient in Zukunft je wieder sehen werde. Wagners Lider sind zerrissen, seine Linsen zerstört. Der Polizist, der in dem Moment den Wasserwerfer angeschaltet hat, als er gesehen hat, dass da friedliche Menschen saßen, die weder etwas geworfen haben noch Gewalt ausgeübt haben, dieser Mann ist unseres Wissens noch nicht verhaftet worden. Man sollte aber die Verantwortlichen doch in so einem Fall wirklich endlich mal belangen. Und da ist natürlich ganz vorneweg dieser seltsame Mensch Stefan Mappus, dieser CDU-Mann, der so glatt aussieht und jetzt eben... Glatt oder schmierig? Ja, glatt und schmierig. Und ich weiß nicht, ich habe mir also wirklich diesen kleinen Film angesehen, wo er dann immer wieder auftritt und seine Maßnahmen praktisch diktatorisch verteidigt. Wir können ja diskutieren, sagt er, aber friedlich. Und dabei lässt er selber zuschlagen, Leute kaputt hauen, krankenhausreif schlagen. So ein Mensch, was soll man dem antworten? Außerdem tut er das ja nur in unserem Interesse, zu unserem Wohle. Ne? Wie sonst soll man denn Recht und Gesetz zur Geltung bringen? Ne? Ja. Die nächste Meldung kommt aus Pakistan. US-Drohnenattacke tötete Hamburger Islamisten. Jawohl, mehrere deutsche Islamisten, so heißt es, starben in der vergangenen Woche bei einem US-Drohnenangriff in Pakistan. Inzwischen liegen nach Spiegelinformationen die Namen von drei Opfern vor. Einer der Männer kam demnach aus Nordrhein-Westfalen, zwei stammten aus Hamburg. Darunter war auch ein Bekannter eines 9.11. Todespiloten. Damit ist ja wohl gesagt, die waren schuldig, die haben es verdient, oder? Mit dieser Meldung. Ungarn, Angst vor zweiter Welle. Der Katastrophenschutz evakuiert Giftschlammdorf Kolontar. Fast eine Woche lang versuchten Einwohner des ungarischen Dorfes Kolontar, ihre Häuser vom roten Chemieschlamm zu reinigen. Jetzt hat der Katastrophenschutz den Ort vollständig räumen lassen. Der Grund? Das Auffangbecken hat Risse bekommen. Die Helfer fürchten eine zweite Giftwelle. Das kann also da noch viel schlimmer kommen, als bisher schon geschehen. Und wahrscheinlich ist dort auch wieder niemand schuld. Ne? Da wird niemand schuld sein. Da kommt die erste Welle, dann die zweite Welle und dann der Westerwelle vielleicht noch. Ja. Dann eine Meldung aus Russland, die vergessen wir im Niemandsland oft, die russische Regierung. Die sind natürlich auch ganz schön kriminell immer bei der Sache, wenn es darum geht, Menschenrechte und Pressefreiheit abzuwürgen und zu unterdrücken. Herr Putin. Happy Brust Day, Mr. Putin. In Reizwäsche posierten Moskauer Journalismusstudentinnen für einen Pin-Up-Kalender und gratulierten so dem russischen Premier Wladimir Putin zum Geburtstag. Diese Katzbuckelei ging ihren Kommilitoninnen gegen den Strich. Sie starteten eine freche Gegenaktion. Happy Brust Day, Mr. Putin. Das muss man sich mal vorstellen. Happy was? Happy Brust Day, Mr. Putin. Hat er eine behaarte Brust? Wer weiß, was sie damit meinen. Jedenfalls, wie gesagt, also die Mädels sind in Reizwäsche aufgetreten und prostituieren sich da praktisch vor dem großen Presseverächter Putin. Mögen internationale Organisationen wie Reporter ohne Grenzen Wladimir Putin auch einen der größten Feinde der Pressefreiheit nennen, daheim in Russland erfreut sich der Ministerpräsident der ungetrübten Gunst des journalistischen Nachwuchses. So schien es zumindest am Donnerstag. Da feierte Putin seinen 58. Geburtstag und Studentinnen der journalistischen Fakultät der renommierten Lomonossow-Universität Moskau gratulierten ihm mit einem Pin-Up-Kalender und schwülstigen Liebesbekundungen. Als Miss Merz etwa grüßt Lena, blond, fünftes Studienjahr, im Negligé. Wladimir Wladimirovich, Sie haben die Waldbrände gelöscht und ich stehe immer noch in Flammen. Mr. Bruste, Mr. Putin, titelte die Boulevardzeitung Tjofden mit den Fotos und ganz Moskau staunte über die erotische Ergebenheitsadresse der angehenden Reporterinnen. Die wollen sich wahrscheinlich schon praktisch so kleine Stellen da Sporen bereiten. Verdienen. Ja. Doch an der Uni selbst regt sich allerdings Unmut. Jetzt muss man die Ehre der russischen Frauen retten. Wir müssen für die Ehre unserer Fakultät einstehen, sagte sich Elisaveta Menschikova, die ist 21 Jahre alt im sechsten Semester. Hier studieren nicht nur Stripperinnen, hier gibt es auch noch Leute, die denken können. Flugs telefonierte Menschikova ebenfalls ein paar Laienmodelle herbei, Freundinnen aus dem Studium. Gemeinsam fuhren die Frauen dann zum Alexander Utkin, Kommilitone, der freiberuflich Pressefotograf ist. Wir haben uns vor allem über die Kommentare in Blogs geärgert, sagt Utkin Spiegel Online. Unser gesamter Berufsstand wurde hier durch den Kakao gezogen. Das wollten er und Elisaveta Menschikova nicht zulassen. Da hieß es beispielsweise, man könne die ehrwürdige Jurfak getrost dicht machen, dann werde der Journalismus in unserem Land vielleicht wieder die Sache von ehrlichen und mutigen Menschen und nicht von Huren. Eins hatten auch die ermordeten Reporterinnen Anna Polikowskawa und Anastasia Baburova der kremlkritischen Novaya Gazeta an der Moskauer Staatsuniversität studiert. Bis zum Morgengrauen fotografierten Elisaveta Menschikova und ihre Mitstreiter einen eigenen Kalender. Wladimir Wladimirovich, wir haben ein paar Fragen, heißt das Werk. Die Aufnahmen sind ungleich schlichter. Statt Reizwäsche und tiefem Dekolleté tragen Modelle schwarze Mäntel und ein Pflaster quer über den Mund. Ihre Fragen sind bissig. Margareta, drittes Studienjahr. Wann wird Schodorowski freigelassen? Maria, drittes Studienjahr. Versammlungsfreiheit immer und überall? Svetlana, viertes Studienjahr. Beeinflusst Inflation eigentlich auch Bestechungsgelder? Tatjana, drittes Studienjahr. Wann passiert der nächste Terroranschlag? Das ist eine perfide Frage. Putin muss es ja wissen. Am Morgen stellte Menschikova die Bilder in ihren Blog und bekam binnen kürzester Frist mehr als 1000 Jubelkommentare. Von hier aus dem Niemandsland ein Applaus für diese mutigen Mädchen. Weil in Russland müssen wir vielleicht auch mit Strafen rechnen oder mit Killerkommandos. Da sind ja nun einige Journalisten zumindest auf offener Straße abgeknallt worden. Mindestens werden sie keinen Arbeitsplatz finden wie die anderen. Ja. Also ein Applaus für diese Mädels. Gut, vielleicht beenden wir hiermit den Nachrichtenblock. Wir könnten aber auch noch etwas zu dem Friedensnobelpreis sagen, Werner. Ich weiß nicht, ob du da informiert bist. Der ging ja nun an einen Chinesen. Ja, Gut, aber ich habe das auch gerade erst erfahren. Also ich habe auch keine weiteren Informationen über diesen Systemkritiker. Liu Noseke heißt er, ne? Mhm. Und dass er schon einige Jahre im Knast sitzt, ne? Und aha, möglicherweise er selber noch gar nicht weiß, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat, aber wer das genau ist und was der genau vertritt, eben vermutlich Meinungsfreiheit und so weiter, aber sonst weiß ich nichts über die Sache. Wir werden gleich ein paar Informationen suchen. Ich habe hier die Hauptinformation ist natürlich nun, dass China sich furchtbar aufregt. Chinas Herrscher stemmen sich jetzt gegen den Westen. Die Chinesen sehen das natürlich alles ganz anders. Die sagen, das ist eine Intrige gegen uns. Die wollen uns madig und fertig machen. Die haben selber genug Leute im Knast, da in USA, Deutschland, England, Frankreich. Wahrscheinlich, ne. Denen wir auch unseren Dao Ziping oder unseren Mao-Friedenspreis geben könnten. Der hat nur nicht so viel Prestige, ne? Vielleicht interpretieren sie das als Druckmittel gegen China, um endlich den Yuan, die Währung, abzuwerten. Da muss man auch mit rechnen, weil Westerwelle und wie sie alle heißen, dass die sich für Menschenrechte einsetzen, die tolle Geschäfte machen mit Saudi-Arabien und Menschenrechtsverletzern, die wahrscheinlich noch in einer höheren Liga spielen als China oder in der gleichen, sagen wir mal, Menschenrechtsverletzerliga, Saudi-Arabien vor allen Dingen, wo die Frauen praktisch als rassistische, minderwertige Geschöpfe eingesperrt und misshandelt werden als Institution. Die sagen, die Leute, die mit denen so gute Geschäfte machen und wirklich nie den Mund aufmachen, die sich jetzt aufregen, da kann man nur sagen, Heuchler, Heuchler. Aber hören wir mal rein, was der Spiegel so erzählt. Jedenfalls, ich sag's noch kurz an, der Menschenrechtler Liu Xiaobo erhält den Friedensnobelpreis. Der Druck auf Chinas Führung wächst. US-Präsident Obama verlangt die Freilassung des inhaftierten Dissidenten. Kanzlerin Merkel stimmt da fröhlich mit ein, doch Peking blockt ab und reagiert mit diplomatischen Schritten. Chinesische Nationalhymne läuft hier auch im Hintergrund, das ist natürlich toll. Da können wir ja wirklich mal hören, was der Spiegel dazu sagt. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo. Es ist eine Entscheidung mit Sprengkraft. Dissident Yu Xiaobo, Chinas Staatsfeind Nummer 1, erhält den Friedensnobelpreis. Er sitzt derzeit in einem chinesischen Gefängnis, weil er zu umfassenden politischen Reformen in der kommunistischen Diktatur aufgerufen hat. He was the leading author. Er war der Hauptautor der Charta 08, dem Manifest für Reformen in China. Liu wurde das bekannteste Gesicht des langen Kampfs für Menschenrechte in China. Chinas Staatsführung hatte vor der Entscheidung explizit gewarnt. Ein Preis für den Regimegegner würde den Beziehungen zwischen Norwegen und China schaden. Das Nobelkomitee ist vollkommen unabhängig von der Regierung und vom norwegischen Parlament. Wir sind dem Erbe Alfred Nobels verpflichtet und haben die Verantwortung zu sprechen, wenn andere nicht sprechen können oder wollen. Erste Reaktion der chinesischen Regierung: Der Preis sei unanständig und belaste die Beziehungen zu Norwegen. Die deutsche Regierung forderte erneut die Freilassung Xiaobos. Er solle seinen Preis selber in Empfang nehmen können. Klar, Befehl, Beweise für dieses Mal. Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Oh, immer diese Widersprüche. Diese verdammten Widersprüche. Ich bin zwei Schuldmaschinen und ein Schurkenstaat und der große Grinse auf Canossa Fahrt. Die schönste Zeit meines Lebens war leider im Filmriss. Zwei Wochen Redezeit habe ich dafür gehasst, die Stimme eingebüßt und dann den Einsatz verpasst. Beim Morgen der sanften Überredungskunst bescheinigen die Brüder mir gute Führung. Wir machen Picknick im Kaufen, deklinieren Konfessionen, besprechen Warzen und Depressionen. Es geht mir gut, liebe Mutter, mach dir keine Sorgen mehr. Die verdammte Welt schiebt ihr Wägelchen ja doch irgendwie durch den Kalender. Immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Oh, immer diese Widersprüche. Und auch manchmal die Selbstzweifel. Und dann noch mehr Zweifel. Und noch mehr Zweifel. Und noch mehr Zweifel. Aber vor allem immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Und dann noch die verdammte Melodie. Und der Text ist so lang, das kann doch nicht zusammengehen. Widerspruch und Popsong. Bernadette Hengst, das Lied Widersprüche, Widersprüche, auf dem Album zu finden, Tribute to die Goldenen Zitronen von 2008, da ist doch einiges an Punk-Aristokratie versammelt auf diesem Album. Werner, Widersprüche. Immer diese Widersprüche, ja, ja. Nach Marx haben die Widersprüche so an sich, dass sie sich laufend verschärfen, ne? Und dann irgendwann kommt es dann mal wieder zum Eklat oder zur Krise. Und um unsere Krise nochmal daran zu erinnern, als es vor 3 Jahren losging, alle Welt hatte das Maul voll mit großen Worten. Das ist das Ende des Kapitalismus, so wie wir ihn kennen. Das Ende des Neoliberalismus ist gekommen. Die Politik, die Staaten müssen wieder ihre Kontrollfunktion gegenüber der Wirtschaft, den multinationalen Konzernen, den großen Unternehmen wahrnehmen. Wir müssen die Banken wieder an die Kandare nehmen, die Spekulation in den Griff bekommen, Steuerparadiese abschaffen und so weiter und so weiter. Und was ist geschehen? Nichts. Ne? Und es ist wirklich im Grunde müßig, darüber zu diskutieren, ob die Politik nicht kann oder nicht will, ob die Politiker einfach nur unfähig sind oder sich einfach nicht trauen, der realen Macht auf den Schlips zu treten oder eben viele von vornherein gar nichts ändern wollen, weil sie sich an eben diese reale Macht verkauft haben. Die Tatsache ist, dass die Leute, die an der Regierung sind und nicht nur hier, sondern in allen Staaten, also die Leute, die von uns gewählt wurden, also mindestens völlig hilflos sind und völlig denen ausgeliefert sind oder sich denen ausgeliefert haben, die von niemand gewählt wurden, die einfach nur da sind, weil sie eben zu dieser Kaste gehören der Mächtigen und der Reichen, die rücksichtslos weiter ihre Geschäfte und ihre Profite machen wollen. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann kauft man sich eben wieder neue Politiker oder auch mal eine ganze Partei, und um das Problem zu lösen und weiter die Bedingungen zu diskutieren. Von diesen ganzen schönen Worten von vor 3 Jahren ist nichts geblieben. Und eben deshalb erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Widersprüche weiter verschärfen und dass es bald zu einem neuen Kladderadatsch kommt, und zwar erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag, und das sage nicht ich, ne? Oder nicht nur ich, oder ein anderer linker Spinner, das sagt zum Beispiel eine Studie, man höre, des Internationalen Währungsfonds, die gestern diese neue Studie in Washington bei diesem Gipfeltreffen, das jetzt gerade wieder dort stattfindet, einmal im Jahr überreicht wurde. Und der IWF, er bittet die Regierung darum, aggressiver zu sein, also bei der Kontrolle der Märkte, der Banken, um zu verhindern, dass diese großen Finanziers dieser Welt, dass sie wieder sündigen können und höhere Risiken eingehen, als sie sollten. Also wieder so ein hilfloser Aufruf an die Regierung, tut euch doch bitte besser koordinieren, wie wenn das das Problem wäre. Ne? Also die gleichen Rezepte wie immer. Man müsste, es wäre gut, wenn, man sollte das und das tun, und was passiert? Nix. Also hoffen wir, dass sich die Widersprüche weiter verschärfen und auch der Widerstand. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, Brüssel hat Transaktionssteuer angekündigt und auch eine Bankensteuer. Das heißt, man will drei Sachen machen. Man will einmal eine Finanztransaktionssteuer einführen, das brächte 130 Milliarden. Dann will man jährlich. Dann will man die Banken dazu verpflichten, das ist auch schon, glaube ich, in Gesetzform gegossen, einen Reservefonds anzulegen, um die nächste Krise selbst zu finanzieren. Und, was ich auch gehört habe, die Banken sollen auf die Managergehälter mehr Steuern zahlen. Das heißt, die Boni, diese abnormen, astronomischen Boni-Zahlungen für diese Pleite-Manager oder auch Nicht-Pleite-Manager, wer auch immer, die sollen heftiger besteuert werden. Und die Banken selber sollen auch mehr Steuern zahlen für ihre Geschäfte. Ja, ja. Das ist im Moment in der Mache. Das wurde gestern in der Presse ganz groß verkündet. Mal gucken, wie weit die damit kommen. Aber es ist immerhin ein Versuch, oder? Naja, an schönen Ideen fehlt's ja nicht. Das Problem ist nur, dass sie genau das Gleiche schon vor 3 Jahren wollten. Und ich bin sicher, dass sie das in weiteren drei Jahren immer noch wollen werden. Gut, aber gehen wir mal davon aus, dass sie zumindest ein bisschen versuchen werden. Ich meine, Sache ist in der Diskussion. Mindestens sagen sie es, dass sie es versuchen. Ja. Gut, ja, wir sind natürlich Berufspessimisten, aber es ist Samstag und die Sendung ist in einer knapp eine halbe Stunde zu Ende und wir wollen doch noch ein bisschen Optimismus hier verbreiten über unser 91.4 FM hier von Contrabanda Niemandsland. Holt euch doch das Geld bei den Banken, das haben wir ja immer gesagt. Niemandsland, 94 FM, jo. Wenn ich aufblühe, machst du zu. Wenn ich raus will, brauchst du deine Ruhe. Meine Wege waren gewunden, hab mich täglich neu erfunden. Doch du bleibst immer du, der mit dem klugen Kopf und den schönen Schuhen, den zarten, starken Händen, was die wohl grad tun. Drehen die Daumen sich umeinander oder ruhen sie auf einer anderen. Doch du bleibst immer du. Ich hab ja gesagt, du sagtest vielleicht. Ich hab nach links gesagt, du hast nach rechts gezeigt. Ich war laut, du warst leise, meine Gedanken stets auf Reise. Doch du bleibst immer du. Und du bleibst immer du. Dich muss ich gar nicht neu erfinden. Und ich wäre froh, du würdest endlich aus mir verschwinden. Das war Ina Müller von ihrem Album Liebe macht taub mit dem wunderschönen bluesigen Lied Mr. Big. Wir haben noch etwas Zeit, um ein paar Veranstaltungshinweise und Kulturveranstaltungen zu nennen, die in den nächsten Wochen und Monaten hier in der Stadt in Barcelona sich abspielen werden. Werner, was gibt's da zu berichten an Kulturveranstaltungen? Ja, wegen Humor, ne, fällt mir gerade ein, vorher hast du doch was gespielt von den Goldenen Zitronen, hm? Ein anderes Lied von denen ist Mit Gewalt geht alles besser, ne? Fällt mir ein, zum Beispiel jetzt wegen Humor, dass die Gewalt einfach zu wichtig ist, als dass man sie alleine der Polizei überlassen könnte. Ne? Gut, aber Humor ist normalerweise das, wenn man trotzdem lacht. Ne? Und jetzt im Goethe-Institut gibt es im Moment eine Filmreihe, jeden Mittwoch, Europa lacht. Da war letzte Woche ein Film von dem Deutsch-Türken Fatih Akin im Juli. Ich habe mir den angeguckt, sehr witzig. Ja, der ist witzig. Ist mit dem Moritz Bleibtreu, ne? Ja, genau. Ja, ich musste sehr lachen. Ich kannte den noch nicht. Und jetzt nächsten Mittwoch, am 13. Oktober, kommt der nächste Film in dieser Reihe, Helsinki-Napoli, All Night Long. Der spielt noch kurz vor dem Fall der Mauer, finnischer Regisseur Mika Kaurismäki, und es geht da um einen finnischen Taxifahrer, der in West-Berlin ist, verheiratet ist mit einer Italienerin, drei Kinder hat und also so wie er angekündigt ist, sehr witzig auch. Gratis natürlich, das ist sehr wichtig, im Goethe-Institut nächste Woche Mittwoch, 19.30 Uhr, oben im vierten Stock. Und dann einen Tag später, am Donnerstag, den 14., geht die Geschichte mit Walter Benjamin weiter, auch um 19.30 Uhr. Da wird aufgeführt ein Stück, das die Claudia Kalasch selber geschrieben hat, auf Spanisch, glaube ich, Fragmentos de Una Vida en Tiempos Sobrios oder sowas, also Fragmente eines Lebens in dunkler Zeit. Ne? Und also es ein szenischer Dialog, der von zwei Schauspielern vorgetragen wird und die in Zitaten dann von Benjamin auch über Benjamin eben versuchen, so ein Bild herzustellen, was für ein Mensch, was für eine Person er war, also mit wem hat er verkehrt, wer hat ihn beeinflusst, wen hat er beeinflusst und wie hat er seine Zeit erlebt oder gesehen und dass man sich dann so dadurch so langsam ein Bild machen kann von ihm. Ein Reigen an Veranstaltungen, Ausstellungen anlässlich des 70. Todestags von Walter Benjamin. Wie gesagt, organisiert hier vom Goethe-Institut Barcelona eine ganze Reihe. Darunter auch eine Ausstellung, die auf der Arbeit des katalanischen Künstlers Francesc Abad Bloch WB La Idea d'un Pensament que crea Images basiert, der sich vielfältig mit dem Denken des deutschen Philosophen auseinandergesetzt hat. Die Ausstellung umfasst diverse Materialien wie Bilder, Objekte, Manuskripte, Kartografien des Denkens und audiovisuelle Installationen, die einen neuen Zugang zum Werk Walter Benjamins ermöglichen. Das Ganze ist zu sehen im Goethe-Institut selbst, im Gebäude in der Calle Manso, 24 bis 28 hier in Barcelona und geht noch bis zum 15. Dezember, die Exposition, die Ausstellung. Das heißt, es ist noch genug Zeit. Sehr toll auch die zwei Koffer, die man da sehen kann und dieses Foto von dieser seltsamen Rampe, die runterführt. Ich weiß nicht, ob du dir die Sachen ein bisschen angeguckt hast. Ja, ich habe mir das angeguckt. Ich würde nur empfehlen, also sehr empfehlenswert, nicht nur oben im vierten Stock, sondern verteilt über das ganze Haus und auch in der Bibliothek. Und nur ist es wirklich wichtig, da ein bisschen Zeit mitzubringen, weil es keinen Sinn hat, einfach so durchzulaufen und da einen Blick drauf zu werfen. Man muss sich schon davor stellen, sich das genau angucken und Zeit, man braucht Zeit, um sich da hineinzudenken. Sonst kann man es gleich bleiben lassen. Die Kinoreihe Europa Rio, Europa lacht, die haben wir ja nun schon angekündigt. Wie gesagt, Fatih Akin und verschiedene andere europäische Künstler. Sehr zu empfehlen übrigens der Film, der läuft am 17.11., ist noch ein bisschen hin, Kebab Connection. Das ist ein ganz toller Film, den habe ich damals vor ein paar Jahren in Berlin gesehen und der ist schon ganz toll. Da kann man wirklich sehr gut lachen. Ist eine sehr gelungene, meiner Meinung nach, satirische Komödie über das Zusammenleben zwischen Türken und Deutschen und die verschiedenen Probleme, die daraus entstehen. Und auch das Zusammenleben von Griechen und Türken in einer Stadt wie Hamburg. Die Debatte hatten wir auch schon angekündigt, die war leider am Donnerstag, die haben wir verpasst. Ne? Das war die Debatte über Walter Benjamins Werk, da werden wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Dann die Lectura Escenificada, die hast du gerade geschildert. Dann wird es geben am 16.10., können wir jetzt schon mal sagen, beteiligt sich das Goethe-Institut am Festival für lateinamerikanisches Theater, ULLS, ULLS mit der Einladung von Patrick Wengenroth, ein bekannter Theaterregisseur, Schauspieler, Autor und Übersetzer, unter anderem der Theaterstücke des argentinischen Dramatikers Rafael Spregelburt. Er gilt in Deutschland als einer der experimentierfreudigsten und interessantesten jungen Regisseure und hat unter anderem mit Christoph Marthaler, Frank Castorf und Max Stewart gearbeitet. Die Themen seines Workshops werden sein: der Bühnenmonolog als Dialog mit dem Publikum und die Realität imitiert das Theater. Ebenfalls im Goethe-Institut hier in Barcelona und im Institut del Teatre Plaza Margarida Xirgu in Barcelona am 16.10. von 10 bis 14 Uhr. Dann am 21.10. gibt es Kino aus Afghanistan. Erzählungen über Gender oder Gender und Gesellschaft. Filme aus Afghanistan ist eine dreiteilige Filmreihe, die in Casa Asia und dem Goethe-Institut gezeigt wird. Chanda Bhatia, Co-Regisseur des Dokumentarfilms Ungeduldig, der in Hamburg lebt, und die deutsche Sandra Schäfer, Co-Regisseurin des Films Passing the Rainbow, präsentieren ihre Filme im Goethe-Institut. Nach der Filmvorführung wird es eine Debatte geben, um neue Aspekte aufzuzeigen, die die Vorstellungen über die aktuelle afghanische Gesellschaft erweitern. Ebenfalls im Goethe-Institut in der Kaya Mansur 24 bis 28 am 21.10. Wir kündigen das jetzt schon mal an, um 18 Uhr. Weitere Veranstaltungen, die wir jetzt schon mal nennen werden. Es geht um das Thema Europa. Gibt es in Europa den festen Willen, die Erinnerung an die Vergangenheit lebendig zu halten? In Europa vielleicht. Hier in Spanien ist das so ein Thema, das ziemlich heikel ist. Sind wir in der Lage, uns der Vergangenheit zu behelfen, um die Widersprüche der Gegenwart zu verstehen? Gehört uns die Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart? Über diese Fragen diskutieren dann Dina oder Deiner, Direktor des Instituts für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig, sowie andere europäische Referenten im Rahmen einer mehrtägigen Konferenz zum Thema Europa. Das Ganze wird stattfinden in Art Santa Monica an der Rambla Nummer 7 am 27.10. um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Dann auch sehr interessant, am 28.10. von Dan Dina oder Dan Dina, das jüdische Leben im aktuellen Deutschland, im heutigen Deutschland, La Vida Jueva all'Alemania Actual. Das aktuelle Panorama jüdischen Lebens in Deutschland ist vielfältig und komplex. Die Gemeinden, die sich nach dem Ende des Holocaust neu gründeten, erhielten nach dem Mauerfall einen enormen Zustrom von Einwanderern aus Osteuropa. Auch das gesellschaftliche Umfeld im neuen Deutschland stellt die jüdische Community vor neue Aufgaben. Über die aktuellen Entwicklungen referiert Dan Dina, Direktor des Simon Dubnow Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig. Sagst du, du weißt es besser. sag ich dir, du bist ein Stein. Sagt also praktisch mit den Chinesen, sie sagt, die sind ihr vollkommen gleichgültig nicht, weil sie sagt, sie war noch nie in China und Annie sagt auch, sie fährt auch da niemals hin nicht. Das hat Mozart auch gesagt. Und ich halte ihn für einen ausgesprochen guten Musikanten. Ins Büro, tadadadam. Heute ist ein schöner Tag, wirklich. Ladadidiam, tadadadai, tata. Das ist schon so, drum bin ich froh, das ist ein Tag, wie ich ihn mag, tadadadidiam, tata. Und wenn ein Elefant in all seinem Gewand, tadadadidam, tata, ladadidiam, tata, tadadam. Ah, Gott, Sakrament. Ja, wir sind am Ende unseres heutigen Niemandslandes angelangt. Wir sagen Tschüss, Adeo. Wir verabschieden uns von allen Hörerinnen und Hörern und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und ich hoffe, es war auch informativ. Ich hoffe auch, dass klar geworden ist, dass wir natürlich nicht zur Gewalt aufrufen. Wir verstehen das als Humor, als schwarzen Humor. Aber noch ganz schnell ein Wort zur letzten und eins zur nächsten Woche. Ich möchte noch Radio Niemandsland beglückwünschen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, den 3. Oktober, den Nationalfeiertag, so zu begehen, wie es ihm gebührt. Wir haben einfach nichts gesagt zu diesem Schwachsinn. Und das Gleiche gedenken wir zu tun nächste Woche am 12. Oktober, wo das Gleiche hier stattfindet, Nationalfeiertag, El Día de la Hispanidad. Wir werden einfach nichts dazu sagen. Wir werden auch diesen Tag mit Schweigen bestrafen. Tschüss, bis nächsten Samstag. Und unsere heutige Sendung wird am nächsten Freitag zwischen 16 und 18 Uhr wiederholt auf 104 FM und auch im Internet zu hören unter www.contrabanda.org und auf www.niemandsland.contrabanda.org. Da ist unser Podcast, da könnt ihr euch die Sendungen des ganzen Jahres anhören. Wir haben Sendungen da reingestellt, ab Januar geht's los. Jo, agur, haltet die Ohren steif. Thank you. was dir unterwegs passiert. Wo dein Ziel ist, dass du da warst. Du hast mir viel erzählt von deiner Welt. Gute Nacht und schöne Träume, auch wenn ich nicht dabei sein kann. Wünsch dir einfach, was du willst. Ich denk, dass du dir alles suchst. Verlauf dich nicht. Große Reise in die Zukunft. Es warf dich raus ins Abenteuer und verbrennt. Weil keiner weint, läufst du los und landest irgendwo. Tokio. Erzählen, das kann ich auch. Doch du hast sie erlebt.